Deutschlandfunk. Kommentar. Erstmals seit ihrem Amtsantritt vor 10 Jahren besucht Bundeskanzlerin Merkel eine Flüchtlingsunterkunft. Sie wird morgen zu Gesprächen mit Asylbewerbern und Helfern im sächsischen Heidenau erwartet. Dort war es jüngst zu fremdenfeindlichen Ausschreitungen gekommen. Bundespräsident Gauck will am selben Tag eine Flüchtlingsunterkunft in Berlin-Wilmersdorf besuchen. Die Politiker und die Flüchtlinge, Rainer Burchardt kommentiert. Nun heucheln sie wieder, aber nicht aus bösem Willen, sondern tiefer Ratlosigkeit, denn sie wissen nicht, was sie tun sollen. Dabei wäre ein angemessener Umgang mit den Flüchtlingsströmen, nicht nur, aber vor allem nach Deutschland, die große Chance für Politiker aller Couleur, Kompetenz und Fantasie unter Beweis zu stellen. Eine Schande für Deutschland hat jetzt mit Blick auf die Brandstifter von Flüchtlingsheimen Bundestagspräsident Lammert getönt. Das stimmt zwar, nur es hilft nicht einem einzigen Flüchtling. Und offenbar schreckt es auch niemand ab, auf der Suche nach einem besseren und vor allem sicheren Leben in die EU zu fliehen. Die einen, weil sie in ihrer Heimat durch Krieg und Verfolgung bedroht sind, die anderen, weil sie glauben, hierzulande eine bessere Zukunft zu haben. Sigmar Gabriel will nicht nur einen Aufstand der Anständigen, sondern auch Zuständigen. Genau dazu gehört er allerdings auch selbst, gehören Politikerinnen und Politiker aus allen Reihen und Regionen, Bürokratien und Hilfsorganisationen. Dabei sollte nicht vergessen werden, dass vor allem eher Privatpersonen und Initiativen beispielhaftes Engagement für Zuwanderer und Asylsuchende beweisen. Welch ein Kontrast zu den Zweckmäßigkeitsparolen von Politikern zum Brauchen und Nutzen von Fremden, die der Volkswirtschaft und damit der Gesellschaft dienen könnten. Solch eine Sozialselektion können und dürfen wir uns nicht leisten. Die Kanzlerin hat sich Zeit, sehr viel Zeit gelassen, ehe endlich von ihr etwas zur Flüchtlingsfrage zu hören war. Nicht viel und retrospektiv nach Heidenau und anderen Schandtaten, auch ein Beleg für die regierungsamtliche Rat- und Tatenlosigkeit. Allmählich muss sich die politische Klasse in Berlin und auch in Brüssel fragen lassen, ab wann Biedermänner und Frauen zu politischen Brandstiftern werden oder schon geworden sind. Wo bleibt eine flächendeckende Aufklärungskampagne, wie sie oft genug bei jeder noch so unbedeutenden sozialen Beschwernis üblich ist? Ob Kita oder Maut, sind das etwa die existenziellen Herausforderungen dieser Tage? Sie verblassen geradezu vor der massenhaften Zuwanderung. Eine Schande für Europa allerdings ist es, um beim Bundestagspräsidenten zu bleiben, wenn selbst Menschen aus Ländern, die, wie Rumänien, schon zur EU gehören und demnächst von der Freizügigkeit profitieren wollen, zurückgeschickt werden, etwa weil sie Sinti oder Roma sind. Wie viel Europa wollen wir eigentlich? Und wie viel Menschlichkeit und Nächstenliebe, die sich, weiß Gott, nicht nur an Börsenkursen und Exportvolumen ausrichtet?